Kundgabe 3129. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.05.1944. Viele sind berufen, wenige auserwählt. Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Wohl hängt die Berufung, wie auch die Erwählung, von der Gnade Gottes ab. Jedoch auch diese Gnadenzuwendung bestimmt der Wille des Menschen selbst, ob er empfänglich ist dafür, das heißt, sich würdig macht, dass ihm die göttliche Gnade außergewöhnlich zuströmt. Gott hat alle Menschen berufen zur ewigen Seligkeit, und doch hängt es vom Willen des Einzelnen ab, dass er dieser würdig ist. So können sich wohl alle Menschen berufen fühlen, wie sie selbst sich aber dazu einstellen, bleibt ihnen überlassen. Ein Zwang von oben findet nicht statt, wie auch nicht eine Bevorzugung des Einzelnen, diese mühelos zur Höhe verhilft. Sondern jede außergewöhnliche Gnadenzufuhr ist erst die Folge des Willens, der ernstlich zu Gott gewandt ist und sich bemüht, den göttlichen Willen zu erfüllen. Dann erfasset ihn die Liebe Gottes und stärkt und fördert ihn durch überreich zuströmende Gnadengabe, die seine Vervollkommnung zu Wege bringt. Und diese sind die Auserwählten, es sind die Seinen, die von ihm unentwegt Gnade entgegennehmen dürfen, weil sie solche empfangen wollen und ständig darum bitten. Also unbedingt gehört erst der Wille des Menschen dazu, dass er erwählet werde. Und doch niemand kann sagen, dass er nicht auch berufen sei auf dieser Erde. Denn da er auf der Erde lebt, zum Zwecke seiner Höherentwicklung, hat ihn Gott selbst berufen, den Gang zur Höhe zurückzulegen. Und er stellt ihm dazu auch seine Gnade zur Verfügung. Doch ihrer Berufung achten die wenigsten Menschen. Das heißt, sie leben ihr Leben nur rein irdisch. Und die eigentliche Berufung lassen sie unbeachtet. Von jenen kann Gott keinem Menschen auserwählen. Denn ihnen ein Übermaß von Gnade zugehen zu lassen, wider ihren Willen, würde eine zwangsläufige Höherentwicklung bedeuten, die keinen Wert hat, so das Wesen dadurch den freien Willen verliert. Doch Gott benötigt Diener auf Erden, die denen helfen sollen, die ihre Berufung außer Acht lassen. Und diese kann er nur erwählen aus dem Kreis derer, die aus freiem Willen sich außergewöhnlicher Gnadenzuwendung würdig machen, die also das ihnen zugehende Gnadenmaß nützen und durch ihr Gebet eine ständige Zufuhr von Gnade in Anspruch nehmen können. Unter diesen also erwählet er sich seine Arbeiter und erstattet sie aus mit außergewöhnlicher Kraft. Es sind dies die Auserwählten, die Gnaden stets und ständig empfangen, die aber ihren Willen zuvor Gott hingegeben haben, die der Berufung freiwillig nachgekommen sind und die Gnadenzufuhr stets genützt haben für ihren geistigen Fortschritt. Die Ersten sind berufen, auch ohne deren Willen, doch sie folgen nicht dem Ruf. Diese aber sind gleichfalls berufen von Gott und leisten keinen Widerstand. Aber es sind nur wenige, die Gott nun so außergewöhnlich bedenken kann, dass sie als die Auserwählten Gottes gelten. Es sind nur wenige, die sich von Gott erwählen lassen, die ihm zustreben mit allen Sinnen und daher auch Gnadengaben empfangen können im Übermaß, dass sie zu Kindern des Vaters werden und eingehen können in sein Reich. Amen.